Bitte werfen Sie den angezeigten Betrag passend ein. Oder drücken Sie die linke Pfeiltaste auf der Tastatur, um eine andere Sprache zu wählen. Für ein perfektes Foto folgen Sie bitte den Anweisungen. Positionieren Sie sich vor dem Bildschirm. Halten Sie den Kopf gerade und mittig. Schauen Sie in die Kamera. Schließen Sie den Mund und machen Sie einen neutralen Gesichtsausdruck. Bitte nicht lächeln. Tragen Sie keine Kopfbedeckung. Ihr Haar muss innerhalb des Rahmens bleiben. Ihr Haar darf nicht ins Gesicht fallen. Und Ihre Augen müssen geöffnet und deutlich sichtbar sein. Wenn möglich, setzen Sie Ihre Brille ab. Ansonsten stellen Sie sicher, dass Ihre Augen gut sichtbar sind. Getönte Gläser oder Spiegelungen sind nicht erlaubt. Brillen mit dicken Rahmen sind ebenfalls nicht gestattet. Es darf nur eine Person auf dem Foto sein. Kinder müssen alleine auf dem Foto sein. Drehen Sie den Sitz auf die richtige Sitzhöhe und positionieren Sie Ihr Gesicht wie im Beispiel gezeigt. Halten Sie Ihren Kopf gerade und lächeln Sie nicht. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den grünen Knopf oder drücken Sie die linke Pfeiltaste, um ein anderes Produkt zu wählen. Fertig? Okay. Jetzt geht's los. Wenn Ihnen Ihre Aufnahme gefällt, drücken Sie bitte die grüne Taste. Oder drücken Sie die linke Pfeiltaste, um Ihre Aufnahme zu wiederholen. Sie einen Moment. Außerhalb der Kabine. Vielen Dank. Bis bald. Bitte werfen Sie den angezeigten Betrag passend ein oder drücken Sie die linke Pfeiltaste auf der Tastatur, um eine andere Sprache zu wählen.